draußen die Tage hin, als alles einfach schien. Ich such nach dem, was war, du scheinst davor zu fliehen. Warum verloren wir unseren Traum? Wir waren doch voller Mut. Das mit uns war so wahr, das mit uns war so gut. Wenn wir uns sehen, Darling, hör mich flehen, SOS. Steh nicht daneben, rette mir das Leben, SOS. Schau mich an, ich frag mich, was hab ich nur getan? Schau mich an, sag, wie ich ohne dich leben kann. Du stehst ganz nah bei mir, doch unerreichbar fern. So fern, als wärst du schon auf einem anderen Stern. Ich wollte dich kennen. Sophie erzählt. Weil dich das überhaupt nichts angeht. Und was ist dieser Sky für einer? Ist der gut genug für Sie? Und das geht dich auch nichts an.